Einheit 8. D. Übung 1b. 1. Herr Markus, in unserer Firma ist es üblich, dass sich alle Mitarbeiter duzen. Das gilt auch für mich als Abteilungsleiter. Ich heiße Ludwig. Das freut mich, Herr Santander. Ludwig, ich bin Pedro. 2. Frau Tanaka, sicher bin ich einige Jahre älter als Sie. Aber weil wir jetzt schon einige Monate sehr gut zusammenarbeiten, sollten wir nicht mehr so förmlich sein und du zueinander sagen. Mein Vorname ist Elham. Toll, Elham. Ja, wir sollten uns duzen. Ich bin Ayaka. 3. Guten Tag, mein Name ist Robert Hansen. Ich bin neu hier in der Firma. Sie sind Frau Olsen, richtig? Also, unter Kollegen duzen sich hier alle Mitarbeiter. Ja, mein Nachname ist Olsen. Aber hier bin ich Svenja. Freut mich, dich kennenzulernen, Robert. Ja, also dann guten Tag, Svenja.